Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und etliche kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasset nach der Weise des Mose, so könnt ihr nicht selig werden. Da sich nun ein Zwiespalt erhob und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen hinaufzögen nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten große Freude allen Brüdern. Als sie aber hinkamen nach Jerusalem, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündigten, wie viel Gott, der mit ihnen war, getan hatte. Da traten auf etliche von der Pharisäersekte, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, zu halten das Gesetz des Mose. Aber die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, über diese Sache sich zu beraten. Da man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisset, dass Gott mich lange vor dieser Zeit unter euch erwählt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, gab Zeugnis für sie, denn er gab ihnen den Heiligen Geist gleich wie auch uns, und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Was versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf der Jünger Hälse legt, welches weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, gleicherweise wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge stille und hörte Paulus und Barnabas zu, die da erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, höret mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden heimgesucht hat und angenommen aus ihnen ein Volk für seinen Namen. Und dazu stimmen der Propheten Reden, wie geschrieben steht: Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und will sie aufrichten, auf das, was übrig ist von Menschen, nach dem Herrn frage, dazu alle Heiden, über welche mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches kundtut von alters her. Darum urteile ich, dass man denen, die aus den Heiden zu Gott sich bekehren, nicht Unruhe mache, sondern schreibe ihnen, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von langen Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Und es beschlossen die Apostel und Ältesten samt der ganzen Gemeinde, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und nach Antiochien zu senden mit Paulus und Barnabas, nämlich Judas mit dem Zunamen Barsabbas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden, die zu Antiochien und Syrien und Zilizien sind, weil wir gehört haben, dass etliche von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehre irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben. So haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, Männern, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. so haben wir gesandt Judas und Silas, welche euch auch mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn beschlossen haben der Heilige Geist und wir, euch keine Last weiter aufzulegen als nur diese nötigen Stücke, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch vor diesen bewahret, tut ihr recht. Gehabt euch wohl. So ließ man sie ziehen, und sie kamen nach Antiochien und versammelten die Menge und übergaben den Brief. Da sie den lasen, wurden sie des Zuspruchs froh. Judas aber und Silas, die auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und da sie verweilt hatten eine Zeit lang, ließen die Brüder sie mit Frieden ziehen zu denen, die sie gesandt hatten. Es schien aber Silas gut, dort zu bleiben. Paulus aber und Barnabas blieben in Antiochien, lehrten und predigten samt vielen anderen des Herrn Wort. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wiederum ziehen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in welchen wir des Herrn Wort verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie mit sich nehmen auch Johannes, mit dem Zunamen Markus. Paulus aber erachtete es nicht für billig, dass sie jemand mit sich nehmen, der in Pamphylien von ihnen gewichen war und nicht mit ihnen gezogen war zu dem Werk. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm zu sich den Markus und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte den Silas und zog hin, der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden.